1. Alzolna und Sunder Kamen regelmäßig zu Jesus, im Zuzu Horen. 2. Die Pharisäer und Schriftgelehrten orseten jedoch ihren Anmut und sagten, dieser Mann empfängt Sunder und ist sogar mit ihnen. 3. Daraufhin erzählte ihnen folgendes Gleichnis. 4. Wer von euch wird, wenn hundert Schaf besitzt und eins davon verliert, nicht die 99 in der Wust zurücklassen, dem verlorenen Schaf nachzugehen, bis es findet? 5. Sobald es gefunden hat, legt es volle Freude auf sein Schulter. 6. Get nach Hause, ruft sein Freunden Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Verlorenes Schaf wiedergefunden. 7. Ich versichere euch, ebenso wird im Himmel grossier Freude über einen Sünder herrschen, der Bussi tut, als über 99 gerecht, die kein Umkehr benötigen. 8. Oder Welsh Frau, die sein Drachmen besitzt und ein davon verliert, wird nicht ein Lampe ansunden, das Haus fegen und sorgfältig suchen, bis sie findet. 9. Und wenn sie gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und sagt, freut euch mit mir, denn ich habe die Drachme wiedergefunden, die ich verloren hat. 10. Ebenso sage ich euch, hecht Freud vor den Engel Gottes über einen einzigen Sünder, der Bussi tat. 11. Weiter sagt ein Mann hat zwei Son. 12. Der Junge von ihnen sagt zu seinem Vater, Vater, gib mir den Anteil des Erbes, der mir zusteht. Daraufhin teilte der Vater sein Vermögen zwischen ihnen auf. 13. Wenn ich tage später sammelte der Junge Sohn all zusammen, reist in ein Ferns Land und verschwendet dort sein Erbe durch ein Ausschweifens Leben. 14. Nachdem jedoch als ausgegeben hat, brach in jenem Land ein schwer Hungersnot aus, und begann, not zu leiden. 15. Daraufhin suchte Anschluss bei einem Bürger jenes Lands, der in auf sein Felder schickte, Schwein zu hüten. 16. Assenti sich danach, seinen Hunger mit den Skoten zu stillen, die Schwein fressen, doch niemand gab ihm etwas. 17. Als er besinnen kam, dachte, why will Tagalona meins Vaters haben reichlich brot, warend ich hier vor Hunger sterb? 18. Ich werd aufbrechen und zu meinem Vater gehen und im Sagen, Vater, ich habe gegen den Himmel und vor dir gesündigt. 19. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn genannt zu werden, behandle mich wie einen deiner Tagalona. 20. Stand auf und machte sich auf den Weg zu seinem Vater. Als noch weit entfernt war, sah in sein Vater, empfand tiefs Mitleid, lief ihm entgegen, fiel ihm den Hals und kast in. 21. Der Sohn sagt zu ihm, Vater, ich habe gegen den Himmel und vor dir gesündigt, ich bin nicht mehr würdig, den Sohn genannt zu werden. 22. Der Vater aber befahl seinen Nekten, bringt sofort das best gewonnen sieht es immer. Steckt ihm einen Ring in die Hand und Schuh und die Fass. 23. Holt das gemastet Kalb, schlachtet es, und lasst uns essen und feiern. 24. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden, war verloren und wird gefunden. Und sie begannen, ausgelassen zu feiern. 25. Sein ultra Sohn war jedoch auf dem Feld. Als zurückkamen sich dem Haus nahert, horte Musik und Gesang. 26. Rief einen der Nektar und fragte, was dies bedeut. 27. Dieser antwortet ihm, dein Bruder ist zurückgekehrt, und dein Vater hat das gemastet Kalb schlachten lassen, weil in Wohlbehalten wieder hat. 28. Daraufhin wird zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater kam jedoch heraus und versucht, ihn zu überreden. 29. Entgegnet seinem Vater, sei doch, all dies jar habe ich dir gedient und niemals eingebot von dir übertreten, doch mirest du nie einen Ziegenbock gegeben, damit ich mit meinen Freunden hat feiern können. 30. Aber als dieser Dein Sohn zurückkam, der Dein Vermogen mit Prostituierten verschludet hat, das du für in das gemastet Kalb geschlachtet. 31. Der Vater erwidert ihm, mein Kind, du bist doch allezeit bei mir, und als, was mein. Ist, gehortorch dir 32. Doch wir mussten feiern und uns freuen, weil dieser Dein Bruder tot war und wieder lebendig wird, verloren war und gefunden wird.